I don't wanna sing about the peaches in the Vatican. Oh, and I don't wanna hear about the bird on the hill and why you wanna fight when you know that I'll be gone again. Oh, and I don't wanna write God's name into my will. Aren't you scared of making what'll be some empty promises? Oh, and aren't you busy worrying that the rainbows might depart? Are you still now? Herzlich willkommen zum Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. Eben gerade hörten wir The Districts, eine Band aus den USA, die gerade eben mit A Flourish and a Spoil eine schöne neue Platte veröffentlicht haben, die ein wenig nach den Strokes klingt. So abgehangene Gitarren und vor allen Dingen auch dieser leicht lakonische Gesang des Sängers, aber trotzdem eine gute Platte. Peaches, der Song gerade eben von The Districts. Heute in der Sendung gibt es Musik von Christine and the Queens. Ich habe Tropics für euch dabei, außerdem Neues von Mike Feuerstack und natürlich das neue Album von José González. Aber erstmal geht's hier weiter mit Carnival Youth. Myself. What if I tried to do it all by myself? You and I could see for ourselves with our brown eyes and all the rest. My heart's too old to survive this storm, but yours too bold to give a rest. So I'll just try to do my best. Never dare to look at you for the fear you would see me through. 'Cause love and care is that made my heart. 'Cause love and care is that tore it apart. My heart's too old this storm, but yours too bold to give a rest. So I'll just try to do my best and let the time do the rest. Let the storm salt the sea, overflow a wicked heresy to our hearts. Das war ein Carnival Youth, eine Band, die aus Lettland kommt. Auch da gibt es Bands, die Indie-Pop machen, der gar nicht mal so schlecht klingt. No Clouds Allowed heißt das aktuelle Album dieser Band, die sich erst 2012 gegründet hat und bisher, glaube ich, ein EP veröffentlicht hat, zumindest hierzulande. Und das dürfte dann damit auch ihr Debütalbum sein. Song gerade eben von Carnival Youth übrigens hieß Brown Eyes and All the Rest. Live und filmt eine britische Band, die von der dortigen Presse schon so einige Vorschuss Lorbeeren bekommen hat. Here It Comes heißt ihr Debütalbum, welches im März erscheinen wird. Daraus gibt es jetzt schon mal die erste Single zu hören, die zumindest, finde ich, die Vorschusslorbeeren einigermaßen gerecht werden lässt. Hier kommen sie mit Get Closer live in Film. Outside where I couldn't get your name right. you think you should have. Well, it's wrong that nothing's wrong. You don't really see yourself, the best and the worst of all. You gave them everything that's left. Take in another breath. Gaze at the breaking shore. They're coming back to knock down the concrete wall. To knock down the concrete wall. To knock down the concrete wall. Well, we spent a long time getting here through the fear. It was too dark to see. If you answer honestly, I'm sorry that it's not quite how you thought it will be. It's always the fucking same, just the same. You and me, come round. Well, I'd really like to see you. We could watch the television, you could cook a pizza. So laugh, you're loud, you shout, you're proud. We'll sit down in the corner, disappear into the background. Zu diesem Song kann man auf der Tanzfläche sicherlich herrlich zu abspacken und abzappeln. Das waren ja Live in Film mit ihrem Song Get Closer, demnächst auf den Tanzflächen der Indie-Diskotheken wahrscheinlich zu hören, rauf und runter. Und das Album Here It Comes, wie gesagt, erscheint Anfang März, wurde produziert von Stephen Street, bekannter, berühmter englischer Produzent, der man schon mit Leuten wie den Smith, Morrissey oder auch Blur gearbeitet hat. Und ja, diese Band hier sicherlich eine, die in diesem Jahr ganz, ganz groß rauskommen wird, wenn die Platte denn diesen Standard so halten kann. Nicht, dass der Song jetzt großartig war, aber ich schätze mal, da kann sich die Masse schon irgendwie ein bisschen drauf einigen. La Priest, das ist Sam Dust, der hat früher mal mit Late of the Pier Musik gemacht, die sind inzwischen Geschichte und Sam Dust macht als La Priest jetzt Solo-Musik. Hier kommt er mit Oino. Oh, Das war La Priest mit seinem Song Oh I Know. Alles zusammengeschrieben und auch nicht wirklich in Englisch, sondern mehr so in Lautschrift geschrieben. Dann wird es so wie Oino ausgesprochen. Oh I Know. Das war also La Priest. Und wenn man als Band was herhalten möchte, muss man sich schon besondere Orte aussuchen, um seine Musik aufzunehmen. Berlin ist seit eigentlich den 80er Jahren Dauerbrenner, was das betrifft. David Bowie war da, Depeche Mode und viele, viele andere. Dann war Island mal eine Zeit lang ziemlich angesagt, um ja, Platten aufzunehmen. Inzwischen hier La Priest, der war in Grönland. Ob das nun der Trend wird 2015, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Die Villagers, die Band um Conor O'Brien aus Irland, so eine kleine Wundertüte. 2010 wurde mit Becoming a Jackal eine ganz großartige Platte veröffentlicht, die für mich so das Album des Jahres damals war. 2013 gab es mit Awayland den Nachfolger, der ziemlich enttäuschte, und jetzt steht das Nachfolgealbum, das dritte, in den Startlöchern. Darling Arithmetic wird das heißen, erscheint im April. Ich habe schon mal für euch davon die erste Single ausgegraben. Hier kommen die Villagers mit Courage. It took a little time to get where I wanted. It took a little time to get free. It took a little time to be honest. It took a little time to be me. I took a little lover, but then took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted, thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other. Harmony with something other than your ego. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. Do you really want to know? Lines on my face. Well, each and every one is testament to all the mistakes I've had to make. To find courage, it's a feeling like no other. Courage in harmony with something other than your ego. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. sweet belief I know when nothing comes for free. Das waren die Villagers mit ihrem Song Courage, der, wie soll man sagen, der Zauber von den Villagers, der ist irgendwie abhanden gekommen, verflogen, vielleicht ja aufgrund des großen Erfolges von dem Debütalbum damals. Eigentlich schade, weil Becoming a Jackal war so eine tolle Platte. Ob die neue jetzt, Darling Arithmetic, ganz, ganz langweilig sein wird, wie der gerade eben gehörte Song, kann ich noch nicht sagen, aber ich schätze mal, der Vorbote hier zumindest lässt da Schlimmstes erahnen. Die nächste Band hat so ein bisschen Probleme mit den Vokalen und hat die einfach mal weggelassen aus ihrem Namen. Eigentlich heißen sie Red, Gold, Green, so rum, und haben einfach aus diesen Farben die Vokale weggenommen, also RDGRN betitelt, Red, Gold, Green sollen sie heißen. Die Farben erinnern so ein bisschen an Afrika, Jamaika vielleicht noch, aber die Band kommt aus Washington DC, hat trotzdem ganz viel funky Beats dabei bei ihrem Song Doing the Most. You see, I have a pain that's in my side. Whoa. And it's coming from my pocket all the time. Something wrong with saying hi. Cause you're doing my grave. No more good times, here I crave. Place the stones at my head and feet. Tell them all that I've got to sleep. When I die, Lord, bury me deep. Way down on old Chestnut Street. Then I can hear old number nine as she comes rolling by. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I've gone. Natürlich immer noch den Sunday Service und das gerade eben waren Yellow Bird, eine Band, die aus Berlin kommt und die auf ihrem Debütalbum Sing Musik macht zwischen, weiß ich nicht, Amerikaner, Bluegrass, bisschen Lo-Fi dabei, eine ganze bunte Mischung hier. Eben gerade war der Song Freight Train zu hören und Yellow Bird als Sängerin ist eine gewisse Manon Cale mit dabei. Die kommt aus den USA, hat auch schon mal mit Sam Amidon zusammengearbeitet, einen relativ bekannten, soll man sagen, Folk-Sänger oder Folk-Musiker. Und die gibt hier Yellow Bird, eine ziemlich markante Stimme. Und ja, schöne Platte auf jeden Fall. Was ganz anderes musikalisch mal und trotzdem auch für die Indie-Nerds unter euch sicherlich mal wert, dort hineinzuhören. Idlewild sind eine Band aus Schottland, die auch schon gefühlt seit 20 Jahren Musik machen. Ziemlich lange waren sie weg vom Fenster. Ich dachte schon, die hätten sich aufgelöst. Aber nach 5 Jahren Pause gibt es jetzt das neueste Album. Everything Ever Written heißt das. Und hier kommt Idlewild mit ihrem Song Like a Clown. Put in context leaves nothing but a sound a speck of dust might make. The landscape is indifferent to your mood, your ideas, your footsteps. Like these gray clouds that are meant to bring you down, they only bring down the rain. And all the life lived in those bones, lines of life that leave little to explain. But like a clown, you'll stick around for fame. Tell me, did you ever meet another clown who said I'll be around for you now? A typical code of conduct at the International Clown Hall of Fame. Not to smile until you've painted on your smile. You go looking for laughter. Now you could be another poet like John Crow, Ransom, Whitman, or Hart Crane. All those words you leave behind will fit together in time. Like a clown, you'll do anything for fame. Tell me, did you ever meet another clown who said I'll be around for you now? Waren Idlewild mit Like a Clown. Die Band war gerade jetzt in Schottland unterwegs auf großer Akustiktour und haben sich wahrscheinlich ein bisschen davon inspirieren lassen. Auf ihrem neuesten Album Everything Ever Written gibt es schon so einige Akustiknummern zu hören. Das ist zwar ganz nett gemacht und auch gedacht als Idee, aber klingt dann hier und da doch manchmal eine Spur zu langweilig. The Wombats sind drei Lads aus Liverpool. Die haben auch schon das letzte Album mit dem Titel Glitterbug liegt auch schon eine Quatsch, Glitterbug heißt das neueste. Das letzte Album hieß This Modern Glitch, das ist schon eine Weile her. Und was haben sie gemacht? Nicht sich gelangweilt oder auf die faule Haut gelegt, sondern sind ganz, ganz viel auf Tour gewesen, fast zwei Jahre am Stück. Und jetzt gibt es mit Glitterbug, wie gesagt, das neueste Werk. Und mal schauen, wie die Boys jetzt klingen. Hier kommen sie mit Greek Tragedy. We'll be right back. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot cards say it's not so bad, and the blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Oh, and she hits like ecstasy. Comes off and bangs the sense out of me. It's wrong, but sure. Ja, The Wombats inzwischen auch so weit, dass sie Musik produzieren für die großen Bühnen, das heißt die Festivals und die Hallen, wo dann mindestens ein paar tausend Leute reinpassen. Früher klangen sie doch ein bisschen quirliger und ein bisschen weniger vielleicht so überproduziert, aber mein Gott, die Band wächst und muss natürlich auch das irgendwie bedienen wahrscheinlich. Da gibt es auch irgendwelche Zwänge der Marktwirtschaft. Greek Tragedy, das waren The Wombats, ihr neuestes Album Glitterbug erscheint irgendwann im März, wenn ich das richtig überblicke. Ende März dürfte das Ganze soweit sein. Die nächste Band kommt aus der Schweiz. Landsender heißen sie, vielleicht auch Landsander ausgesprochen, sind zu sechs unterwegs und machen ganz ruhige, ganz introvertierte Musik auf ihrem Album Phantom Garden. Wir hören mal rein in den Song, der da heißt Black Bryony. Thank you. houses and cars I've never seen. Unknown faces, where have I been? Have I been sleeping and they awake? Are you a stranger? Is this friendship Da fällen sie so langsam aus. Len Sander hörten wir mit ihrem Song, der hieß Black Bryony, das Ganze vom Album Phantom Garden, Musik aus der Schweiz. Kitsune ist ein Plattenlabel aus Frankreich, was inzwischen viel mehr ist als nur ein Plattenlabel, damals auch schon parallel angefangen, oder ich glaube sogar fast zuerst als kleine Modemarke. Inzwischen gibt es Klamottengeschäfte in Tokio, in New York, in Hongkong, in Paris. Also man ist wirklich weltweit unterwegs. Und inzwischen hat Kitsune auch einige Kaffeeläden aufgemacht. Also Starbucks und ähnliche bekommen hier ordentlich Konkurrenz von den französischen Tastemakern. Jetzt haben sie eine Compilation veröffentlicht. New Faces heißt das Ganze. Davon ist jetzt die zweite. Ich glaube, im letzten Jahr gab es schon den ersten Teil davon, also New Faces 2. Und darauf sind natürlich Künstlerinnen und Künstler, die man noch nicht kennt, aber die vielleicht 2015 so richtig durchstarten werden. Hier ein Track von Bo, der heißt One Wing. How do I forgive myself on my own mistakes? If there's a way, I'll figure it out, but it might take more than a day. Could you possibly help me understand I was wrong, but it's okay? Would you even hold my hand, speaking softly in my ear? Would you even hold my hand, speaking softly in my ear? Could you possibly help me, please? I find a word of advice written in a book? Can I mend this wound with a pot of gold stolen from a rainbow? With infinite stars in the sky, can we find the one most bright? Would you change your mind for me if I could show you the light? Das war ein Song von Bo, bescheuerter Bandname, aber die Musik lässt sich auf jeden Fall hören. Bo, das sind Heather Golden und Emma Rose, beide kommen aus New York, sind dort auch geboren und veröffentlichen demnächst ihr Debütalbum. Hier schon mal ein Song auf der Kitsune Compilation New Faces Teil 2, auch der nächste Künstler von eben dieser Zusammenstellung. Denglo nennt er sich, kommt aus Südlondon und ist so ein kleiner Soundtüftler, wie man hier hören kann auf seinem Song Catch My Eye. I call. but I can't help gambling. We've got nothing to lose. We will self-destruct. What goes up must come down. You think me like a love. You are the only one. Conversation.